Elizabeths Blicke waren mit einer gewissen Unruhe vorwärts gerichtet. Sie fürchtete den Anblick von Pemberley und konnte es doch nicht erwarten, bis sie die das Schloss umgebende Waldung sah. Endlich hatten sie den Park erreicht. Er war sehr groß und bot dem Auge eine reiche Abwechslung dar. Der Wagen bog in einen der unteren Gänge ein, welcher eine bedeutende Strecke durch den schönsten Wald führte. Elizas Herz war zu voll, um Teil an der Unterhaltung nehmen zu können, aber sie sah und bewunderte im Stillen jeden merkwürdigen Punkt, jede schöne Aussicht. Nachdem sie ungefähr eine halbe Meile allmählich aufwärts gefahren waren, befanden sie sich auf dem Gipfel einer beträchtlichen Anhöhe. Der Wald hörte hier auf und Schloss Pemberley, auf der entgegengesetzten Seite des Tals gelegen, in welches der Weg sich hinabschlängelte, trat ihren Blicken unerwartet entgegen. Es war ein großes, schönes, steinernes Gebäude, hinter welches sich eine mit Wald bewachsene Bergkette hinzog. In einiger Entfernung vor dem Haus rauschte ein Fluss von nicht unbeträchtlicher Breite, der durch Kunst, jedoch ohne Anschein derselben, eine noch größere Ausdehnung erhalten hatte. Die Ufer waren weder steif noch überladen verziert. Elizabeth war entzückt. Sie hatte noch nie einen Ort gesehen, für den die Natur so viel getan und dessen natürliche Schönheit so wenig durch einen verkehrten Geschmack gelitten hatte. Sie fühlte in diesem Augenblick die ganze Wichtigkeit des Worts, Gebieterin von Pemberley zu sein. Jetzt fuhren sie die Anhöhe hinab, über die Brücken und vor die Haustür. Elizas Besorgnis, dem Besitzer aller dieser Herrlichkeiten daselbst zu begegnen, erwachte von Neuem. Sie fürchtete, von dem Bettmädchen falsch berichtet worden zu sein und wäre gern wieder umgekehrt. Doch hierzu war es zu spät. Ihr Onkel hatte bereits seinen Wunsch, das Haus zu besehen, ausgesprochen. Sie wurden bis zur Ankunft der Haushälterin in einen Vorsaal geführt, wo selbst Elizabeth Muße fand, sich über sich selbst und den Ort, wo sie sich befand, zu verwundern. Die Haushälterin, eine ältliche, Achtung einflößende Frau, erschien und führte die Fremden mit vieler Höflichkeit umher. Zuerst in das Speisezimmer. Elizabeth trat an das Fenster und freute sich der herrlichen Aussicht, die sie sowohl hier als auch in allen anderen Gemächern fand. Diese selbst waren sämtlich groß und hoch, einfach, aber höchst geschmackvoll eingerichtet und in keinem Punkt überladen. Sie musste eingestehen, dass alles dem Vermögen des Besitzers entsprechend mit dem höchsten Geschmack angeordnet war. Überall wahre Eleganz, doch nirgends übertriebene Pracht, wie sie sie in Rosings gefunden hatte. »Und von dieser Besitzung hättest du Gebieterin sein können«, dachte sie. »In diesen Gemächern hättest du leben und deine Verwandten als Gäste darin empfangen können, anstatt sie jetzt als Fremde zu besehen. Doch nein, dieser Umstand hätte sich nie ereignet. Mein Onkel und meine Tante würden auf ewig für mich verloren gewesen sein. Es würde mir nie gestattet worden sein, sie zu mir einzuladen.« Das war ein glücklicher Gedanke. Er befreite sie von einem Gefühl, was der Reue glich. Sie hatte nicht den Mut, die Haushälterin zu fragen, ob ihr Herr in diesem Augenblick abwesend sei. Und als ihr Onkel gleich darauf die Frage tat, wandte sie sich erschrocken seitwärts. Mrs. Reynolds erwiderte, dass er heute nicht gegenwärtig sei, morgen aber mit einer Gesellschaft aus der Stadt hier erwartet werde. Wie freute sich Elizabeth, dass ihre eigene Reise nicht um einen Tag verspätet worden war. Ihre Tante rief sie auf, einige Miniaturgemälde zu betrachten, welche über dem Kamingesims aufgehängt waren. Sie erkannte Wickhams Bild, noch ehe Mrs. Gardiner sie lachend gefragt, wie es ihr gefalle. Die Haushälterin erzählte, dass es das Bild des Sohnes ihres seligen Herrn Verwalters sei, den er erzogen habe. »Er ist nun zur Armee gegangen«, fügte sie hinzu, »aber ich fürchte, dass er auf schlechte Wege geraten ist.« Mrs. Gardiner warf ihrer Nichte abermals einen lächelnden Blick zu, den diese jedoch nicht zu erwidern vermochte. »Und dieses Bild«, sagte Mrs. Reynolds auf ein anderes weisend, »stellt meinen jetzigen Herrn vor, und es ist sehr ähnlich. Es war zur selben Zeit gemalt wie das andere, ungefähr vor 8 Jahren.« »Ich habe schon gehört, dass Mr. Darcy ein hübscher Mann sein soll«, sagte Mrs. Gardiner, das Bild genauer betrachtend. »Es hat schöne Züge. Doch Lizzie wird uns am besten sagen können, ob es ähnlich ist.« Mrs. Reynolds' Achtung für Eliza schien sich zu erhöhen durch den Umstand, dass sie ihren Herrn kannte. »Kennt die junge Dame Mr. Darcy?« fragte sie. »Ja, ein wenig«, erwiderte Elizabeth errötend. »Und finden Sie nicht, dass er ein sehr hübscher Mann ist?« »Allerdings recht hübsch.« »Ich muss gestehen, dass ich keinen hübscheren kenne. Wenn wir oben in die Bildergalerie kommen, werden Sie ein größeres und schöneres Bild von ihm finden. Dieses Zimmer war der Lieblingsaufenthalt meines verstorbenen Herrn, und so ist alles darin geblieben, wie es bei seinen Lebzeiten war.« »Aus diesem Grunde also befindet sich Wickhams Bild noch hier«, erklärte sich Elizabeth schweigend. Mrs. Reynolds machte sie auf das Porträt von Miss Darcy aufmerksam, gemalt, als sie erst 8 Jahre alt. »Ist Miss Darcy so hübsch wie ihr Bruder?« fragte Mrs. Gardiner. »Oh ja, die schönste junge Dame, die man sehen kann. Und so vortrefflich erzogen. Sie singt und spielt den ganzen Tag. Im nächsten Zimmer werden Sie ein neues Instrument finden, womit Ihr Bruder Sie überraschen will. Sie kommt morgen mit ihm hierher.« Da Mr. Gardiner bemerkte, dass die Haushälterin entweder aus Stolz oder aus Anhänglichkeit gern von ihrem Herrn und dessen Schwester sprach, fuhr er mit Fragen fort. »Pflegt Mr. Darcy sich oft in Pemberley aufzuhalten?« »Nicht so oft und so lange, als ich es wünsche, doch ziemlich die Hälfte des Jahres, und Miss Darcy bringt die Sommermonate regelmäßig hierzu.« »Ausgenommen, wenn sie nach Ramsgate geht«, dachte Elizabeth. »Wenn Ihr Herr sich verheiratete, würden Sie ihn vielleicht öfter hier sehen.« »Ja, freilich, Sir. Doch wer weiß, wann dieser Fall einmal eintreten wird. Ich weiß keine, die gut genug für ihn wäre.« Mr. und Mrs. Gardiner lächelten. Elizabeth konnte nicht umhin zu sagen, »Es macht ihm alle Ehre, dass Sie so von ihm denken.« »Ich spreche nur die Wahrheit und was jedermann von ihm sagen wird, der ihn kennt«, entgegnete Mrs. Reynolds. Elizabeth hielt dies Lob für übertrieben und hörte mit zunehmendem Erstaunen zu, als die Haushälterin hinzufügte, »Ich habe nie ein böses Wort von ihm gehört und kenne ihn doch seit seinem 4. Jahr.« Dies war in der Tat ein Lob, was sie nimmermehr erwartet hätte. Dass er kein gutmütiger Mensch war, hatte sie fest geglaubt, aus allem, was sie von ihm gesehen und gehört, geschlossen. Ihre Aufmerksamkeit war auf das Höchste gespannt. Sie wünschte, mehr von ihm zu hören, und dankte es ihrem Onkel im Stillen, als er fortfuhr. »Es gibt wenige Menschen in der Welt, von denen dies gesagt werden kann. Sie sind glücklich zu preisen, einen solchen Herrn zu besitzen.« »Ja, Sir, das erkenne ich auch. Ich könnte durch die ganze Welt gehen, ohne einen besseren zu finden. Aber ich habe immer die Bemerkung gemacht, dass gutmütige Kinder gewöhnlich auch gutmütig bleiben, wenn sie erwachsen sind. Und er war der sanfteste, beste, edelmütigste Knabe von der Welt.« Elizabeth blickte sie sprachlos an. »Ist es möglich, dass Darcy dieser Beschreibung entsprechen sollte?« dachte sie. »Sein Vater war ein vortrefflicher Mann«, sagte Mrs. Gardiner. »Ja, Madam, das war er. Und sein Sohn ist ebenso gut und freundlich gegen Arme und Geringe.« Elizabeth hörte voll Verwunderung und Staunen. »Er ist der beste Gutsherr und der beste Gebieter, den es auf Erden gibt. Ganz anders wie die jetzigen wild in den Tag hineinlebenden jungen Männer, die nur einzig und allein an sich denken. Sie werden auch nicht einen unter seinen Untertanen oder Dienern finden, der nicht in dieses Lob mit einstimmt. Manche Leute nennen ihn stolz, aber ich sah und hörte noch nichts, was diesen Namen verdient. Es mag wohl daher kommen, weil er sich nicht wie andere junge Männer seines Standes wegwirft.« »In welch einem liebenswürdigen Licht erscheint er nach dieser Schilderung«, dachte Elizabeth. »Was wir soeben gehört«, flüsterte ihr die Tante im Weitergehen zu, »stimmt nicht ganz mit seinem Benehmen gegen unseren armen Freund überein. Wer weiß, ob wir nicht falsch berichtet worden sind.« »Das ist nicht wahrscheinlich. Unsere Quelle war zu sicher.« Mrs. Reynolds führte jetzt die Fremden in das obere Stockwerk und zeigte ihnen ein allerliebstes Zimmer, welches eleganter und reicher verziert war als die unteren. Darcy hatte es eben erst für seine Schwester einrichten lassen, die bei ihrem letzten Hiersein Wohlgefallen daran gefunden. »Er ist ein wirklich sehr guter und aufmerksamer Bruder«, sagte Elizabeth, indem sie an ein Fenster trat. In der Bildergalerie suchte und fand sie bald das einzige Gemälde, welches ihr, da sie weder Künstlerin noch Kunstverständige war, Interesse einzuflößen vermochte. Sie stand vor Darcys Bild. Es war sprechend ähnlich und schaute sie mit einem Lächeln an, das sie manchmal in seinen Zügen gesehen, wenn er sie, was oft geschehen, aufmerksam betrachtet hatte. Es zeigte sich in diesem Augenblick eine sanftere Empfindung für das Original in ihrem Herzen, als sie je für ihn gefühlt. Das Lob der Haushälterin hatte ihre Meinung über ihn gemildert. Was konnte ihm mehr zum Ruhm gereichen als das warme Lob einer verständigen, einsichtsvollen Dienerin? Sie gedachte des vielen Guten, was ihm in seinen Verhältnissen als Bruder, Gutsherr und Gebieter zu tun oblag und wie er es nach Mrs. Reynolds Worten tat. Alles, was diese über seinen Charakter gesagt hatte, lautete günstig. Und als sie in solchen Betrachtungen verloren vor seinem Bild stand, gedachte sie seiner Empfindungen für sie mit größerer Dankbarkeit, erinnerte sich seiner bei ihrem letzten Zusammentreffen geäußerten Wärme und milderte die Härte seiner Ausdrücke. Das Haus war nun besehen, und der Gärtner wartete ihrer an der Tür, um sie durch den Park zu führen. Am Fluss blieben sie alle stehen, das Gebäude noch einmal zu betrachten, und während Mr. Gardiner mit seinem Begleiter über die Zeit der Entstehung desselben sprach, trat der Eigentümer plötzlich aus einem Seitenweg, der zu den Ställen führte, hervor. Nur etwa 20 Schritte voneinander entfernt war es unmöglich, sich nicht zu sehen oder sich auszuweichen. Ein hohes Rot überflog Elizas Wangen, als sie seinem Blick begegnete und ihn ebenfalls erröten sah. Ihr Anblick schien ihn im ersten Augenblick unbeweglich zu machen. Sein Erstaunen war sichtbar. Doch bald fasste er sich wieder, näherte sich der kleinen Gesellschaft und redete Eliza, wenn auch nicht ganz ruhig, doch mit Anstand und Höflichkeit an. Sie hatte sich unwillkürlich nach dem ersten Begegnen ihrer Blicke abgewendet und vernahm jetzt seine Worte mit einer nicht zu überwindenden Verlegenheit. Die Ähnlichkeit seines Bildes sowie die Verwunderung des Gärtners, den noch nicht erwarteten Gebieter so plötzlich vor sich zu sehen, ließen Mr. und Mrs. Gardiner nicht daran zweifeln, dass der Besitzer von Pemberley vor ihnen stand. Sie hatten Zeit, ihn zu betrachten, während er mit ihrer Nichte sprach, die erstaunt und verwirrt kaum die Augen gegen ihn zu erheben wagte und nicht wusste, was sie auf seine höflichen Erkundigungen nach ihrer Familie erwidern sollte. Im höchsten Grade erstaunt über die gänzliche Veränderung seines Wesens, seit sie ihn zuletzt gesehen, vermehrte jedes seiner Worte ihre Verlegenheit, und das peinliche Gefühl, wie unpassend es sei, hier von ihm gefunden worden zu sein, machte die wenigen Minuten ihres Beisammenseins zu den qualvollsten ihres Lebens. Auch er schien sich nicht behaglich zu fühlen, er sprach nicht mit seiner gewöhnlichen Ruhe und wiederholte seine Fragen, wie lange sie in Longbourn verlassen und seit wann sie in Derbyshire sei, so oft und in so abgerissenen Sätzen, dass seine Zerstreutheit deutlich wahrzunehmen war. Endlich schien ihm der Stoff ganz ausgegangen zu sein, und nachdem er einige Minuten vor ihr gestanden, ohne ein Wort zu sagen, nahm er plötzlich Abschied. Elizabeth hörte nichts von dem, was ihre Verwandten zu seinem Lobe sagten. Sie fühlte nur Scham und Verdruss. Dass er sie hier getroffen, war der unglücklichste Zufall, der ihr im Leben begegnen konnte. Was musste er davon denken? In welch einem ungünstigen Licht musste sie ihm, dem eitlen Mann, erscheinen? Er sah sich zu dem Glauben berechtigt, dass sie ihm geflissentlich in den Weg getreten war. Oh, warum kam sie hierher? Oder warum er einen Tag früher als gewollt? Hätten sie sich nur etwas kürzer in dem Bildersaal aufgehalten, würden sie aus dem Bereich seiner Blicke gewesen sein. Denn er war augenscheinlich eben erst vom Pferd oder aus dem Wagen gestiegen. Sie errötete immer wieder von Neuem über das Missgeschick ihres Zusammentreffens. Und sein ganz verändertes Betragen, was konnte er damit bezwecken wollen? Schon, dass er sie anredete, setzte sie in Erstaunen, aber dass er in so höflichen Ausdrücken sprach, sich so angelegentlich nach ihrer Familie erkundigte, war mehr, als sie, nach dem, was zwischen ihnen vorgefallen, je von ihm erwartet hätte. Noch nie hatte sie ihn so anspruchslos, so wahrhaft zuvorkommend und artig gesehen als bei diesem unvermuteten Zusammentreffen. Welch ein Kontrast zwischen seinem Benehmen im Park zu Rosings, als er ihr seinen Brief überlieferte. Sie wusste nicht, was sie davon denken, wem sie diese Veränderung zuschreiben sollte. Sie hatte jetzt einen anmutigen Weg am Wasser eingeschlagen, der sie zu den schönsten Punkten und herrlichsten Anlagen führte. Elizabeth achtete nicht der reizenden Gegenstände um sie herum und beantwortete nur mechanisch die Fragen und Ausrufungen ihrer Verwandten. Ihre Gedanken waren ins Schloss zurückgekehrt, wo selbst sie Darcy vermutete. Sie wünschte zu wissen, was in diesem Augenblick in seinem Gemüt vorginge, auf welche Weise er ihrer gedächte und ob sie seinem Herzen immer noch teuer wäre. Vielleicht war er nur deshalb so höflich gewesen, weil er sich unbefangen gefühlt, aber dieser Vermutung widersprach der Ton seiner Stimme, welcher keineswegs Unbefangenheit verraten hatte. Ob ihr Anblick Schmerz oder Freude in ihm hervorgebracht, konnte sie nicht ergründen, doch so viel war gewiss, dass er nicht ruhig bei demselben gewesen war. Die neckenden Bemerkungen ihrer Verwandten weckten Eliza endlich aus ihrer Selbstvergessenheit und sie fühlte die Notwendigkeit, sich zu sammeln und an der Unterhaltung teilzunehmen. Sie traten nun in den Wald und mussten dem schönen Fluss auf einige Zeit Lebewohl sagen. Überall geschmackvolle Anlagen, ausgehauene Aussichten auf die entgegengesetzten Berge und dann und wann einen Blick auf den Fluss. Mr. Gardiner äußerte den Wunsch, durch den ganzen Park zu gehen, ward aber mit einem triumphierenden Lächeln von dem Gärtner belehrt, dass dies ein Spaziergang von 10 Meilen sein würde. So mussten sie denn sehr bald einen Seitenweg einschlagen, der sie in kurzer Zeit wieder an den Fluss zurückbrachte. Eine einfache Brücke führte über denselben hinüber in ein enges Tal, welches außer dem sanft dahinschlängelnden Wasser nur noch Raum für einen schmalen, von Gebüsch begrenzten Weg hatte. Elizabeth wünschte, die Windungen des Flusses auf diesem romantischen Pfad zu verfolgen. Da ihre Tante aber keine rüstige Fußgängerin und nur darauf bedacht war, den Wagen so bald als möglich zu erreichen, musste sie diesen Wunsch aufgeben. So schritten sie nun auf der anderen Seite des Flusses dem Haus in der nächsten Richtung zu, kamen jedoch nur langsam vorwärts, indem sich Mr. Gardiner, ein großer Freund des Fischfangs, immer wieder durch das Auftauchen einer Forelle und im Gespräch über diese und andere Fische mit dem Gärtner vertieft, im Gehen aufhalten ließ. Plötzlich gewahrte Elizabeth zu ihrem nicht geringen Erstaunen Mr. Darcy abermals in einiger Entfernung auf sich zukommen. Obgleich verwundert, hatte sie doch Zeit, sich auf seinen Anblick vorzubereiten und beschloss, falls er sie wirklich zum zweiten Mal anreden sollte, ihm mit möglichster Ruhe entgegenzutreten. Unterdessen war er herangekommen und sie begann von der Schönheit der Gegend zu sprechen. Doch kaum hatte sie die Worte entzückend, reizend ausgesprochen, als sie sich von einer unglücklichen Erinnerung übermannt fühlte, dass ihr Lob der Umgegend von Pemberley auf eine ganz irrige Weise ausgelegt werden könnte. Sie errötete und schwieg. Mrs. Gardiner stand etwas seitwärts und Darcy benutzte die Pause, Eliza zu ersuchen, ihn ihren Freunden vorzustellen. Dies war ein Anfall von Höflichkeit, der ihr ganz unerwartet kam, und sie konnte kaum ein Lächeln unterdrücken. Der Gedanke, dass er jetzt selbst die Bekanntschaft derjenigen Leute suchte, gegen welche sein Stolz sich in dem ihr erst kürzlich gemachten Antrag auf eine so empörende Weise geäußert, erschien ihr fast unglaublich. »Wie wird er sich verwundern«, dachte sie, »wenn er erfährt, wer diese Freunde sind?« Sie folgte jedoch seiner Aufforderung und stellte ihm Mr. und Mrs. Gardiner als ihre Verwandten und Bewohner von Gracechurch Street vor. Während der gegenseitigen Begrüßungen blickte sie verstohlen nach ihm herüber, um zu beobachten, wie er die Nachricht aufnehmen würde, insgeheim fürchtend, ihn sich mit einer der früher an ihm gewohnten hochmütigen Mienen abwenden zu sehen. Sein Erstaunen über diese Bekanntschaft war allerdings sichtbar, doch bemeisterte er es bald und überwand sich sogar, ein Gespräch mit Mr. Gardiner anzuknüpfen. Elizabeth triumphierte im Stillen. Es war ein tröstlicher, ein wohltuender Gedanke, ihm zu zeigen, dass sie auch Verwandte hatte, über welche sie nicht zu erröten brauchte. Sie lauschte auf jedes Wort der beiden Männer und freute sich der Veranlassung, die es ihrem Onkel möglich machte, seinen Geschmack, seine Kenntnisse und seine Bekanntschaft mit der Welt an den Tag zu legen. Das Gespräch wandte sich bald auf den Fischfang, und sie hörte, wie Darcy ihn höflichst einlud, so oft es ihm beliebte, hier zu fischen und ihm sogar die dazu erforderlichen Gerätschaften anbot. Mrs. Gardiner, welche am Arm ihrer Nichte den Männern folgte, sah diese mit Blicken der höchsten Verwunderung an. Elizabeth sagte gar nichts, fühlte aber desto mehr. Wie ist es möglich, dass er sich in dieser kurzen Zeit so gänzlich verändern konnte? Wiederholte sie sich immer wieder von Neuem. Meinetwegen kann er solche Rücksichten nicht nehmen. Ich kann nicht schuld an dieser Umwandlung sein. Meine ihm in Hunsford gemachten Vorwürfe können diesen Wechsel nicht hervorgebracht haben. Es ist unmöglich, dass er mich noch lieben sollte. Nachdem sie einige Zeit fortgegangen waren, fühlte Mrs. Gardiner ihre Müdigkeit zunehmen, weshalb sie Elizas Arm mit dem ihres Mannes vertauschte. Darcy nahm seinen Platz an der Seite der Nichte. Anfänglich sprachen sie beide nicht. Da Elizabeth aber wünschte, ihn wissen zu lassen, dass sie vor ihrem Besuch in Pemberley von seiner Abwesenheit gehört, begann sie mit der Bemerkung, dass seine Ankunft unerwartet gewesen sei. Denn ihre Haushälterin, fügte sie hinzu, benachrichtigte uns, dass sie erst morgen kommen würden. Auch hörten wir in Beckville, dass sie fürs Erste nicht gesonnen wären, die Stadt zu verlassen. Er erwiderte, dass es auch so, wie Mrs. Reynolds gesagt, seine Absicht gewesen, dass aber ein Geschäft mit seinem Verwalter ihn veranlasst, einige Stunden früher hier einzutreffen als der übrige Teil seiner Reisegesellschaft. »Dieser wird mir morgen früh nachfolgen«, fuhr er fort, »und Sie werden unter derselben einige frühere Bekannte antreffen, Mr. Bingley und seine Schwestern.« Elizabeth antwortete nur durch eine leichte Verbeugung. Ihre Gedanken kehrten zurück zu jener Zeit, wo sie Bingleys Namen zuletzt gegen Darcy ausgesprochen, und ein flüchtiger Blick auf ihn überzeugte sie, dass auch sein Gemüt auf ähnliche Weise beschäftigt war. »Es befindet sich auch noch eine Person in der Gesellschaft«, sagte er nach einer kleinen Pause, »welche sehr wünscht, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wollen Sie mir erlauben, Ihnen meine Schwester vorzustellen, während Sie sich in Lambton aufhalten?« Ihr Erstaunen über diese Bitte lässt sich nicht beschreiben. Es war zu groß, um im ersten Augenblick eine Antwort zu gestatten. Sie fühlte, dass Miss Darcys Wunsch, ihre Bekanntschaft zu machen, das Werk ihres Bruders sein musste, und es war ihr ein erfreulicher Gedanke, dass er ihr vergeben hatte und sie nicht geringer achtete. Sie gingen schweigend, in tiefe Gedanken verloren, nebeneinander her. Elizabeth fühlte sich nicht leicht und unbefangen, aber geschmeichelt und geehrt. Sein Wunsch, ihr die Schwester zuzuführen, war das größte Kompliment, was er ihr machen konnte. Sie hatten ihre Gesellschaft weit hinter sich zurückgelassen, und als sie den Wagen erreichten, war nichts von Mr. und Mrs. Gardiner zu sehen. Darcy bat sie, ins Haus zu treten. Elizabeth dankte, sie versicherte, nicht ermüdet zu sein, und so blieben sie wartend stehen. Viel hätte in dieser Zeit gesagt werden können, und beide fühlten das Peinliche des Schweigens. Sie wünschte es zu brechen, fand aber keinen passenden Gegenstand. Endlich gedachte sie ihrer Reise und sprach mit äußerster Anstrengung von Matlock, Bakewell und anderen Orten. Aber die Zeit und ihre Tante gingen langsam, und Geduld und Gedanken drohten sie zu verlassen. Da erschienen Mr. und Mrs. Gardiner und machten dem drückenden Tête-à-tête ein Ende. Darcy wiederholte seine Einladung, sich in seinem Haus auszuruhen und einige Erfrischungen anzunehmen, welche indes dankbarlichst abgelehnt wurde. Man schied gegenseitig mit der äußersten Höflichkeit voneinander. Darcy hob die Damen in den Wagen, und Elizabeth sah ihn hierauf langsam dem Haus zugehen. Jetzt begannen Mr. und Mrs. Gardiner, ihre Bemerkungen zu machen, und beide erklärten, dass sie ihn weit liebenswürdiger gefunden, als sie erwartet. »Er ist ungemein artig, höflich und anspruchslos«, sagte der Onkel. »Es spricht sich in seinem Wesen allerdings so etwas Ähnliches wie Stolz aus«, entgegnete die Tante, »aber es liegt mir im Äußeren und kleidet ihn sehr gut. Ich sage mit der Haushälterin, manche Menschen nennen ihn stolz«, ich habe aber nichts davon bemerkt. Sein Betragen gegen uns hat mich wirklich in Erstaunen gesetzt. Es war mehr als höflich, es war in der Tat aufmerksam, obgleich wir keinen Anspruch an solche Aufmerksamkeiten machen konnten. Seine Bekanntschaft mit Eliza ist zu kurz, um ihm Verbindlichkeit gegen uns aufzulegen. »Lizzie, er ist nicht so hübsch wie Wickham«, nahm die Tante wieder das Wort, »aber doch ein hübscher Mann. Wie kamst du nur dazu, ihn uns als sehr unangenehm zu beschreiben?« Elizabeth entschuldigte sich so gut sie konnte. Sie sagte, dass er ihr schon besser gefallen hätte, als sie ihn in Kent gesehen, und dass er ihr selbst noch nie so artig erschienen wäre wie am heutigen Morgen. »Er ist vielleicht ein bisschen veränderlich und launenhaft, nicht einen Tag so höflich wie den anderen«, entgegnete der Onkel. »Große Herren pflegen es so zu halten. Deswegen werde ich ihn auch nicht beim Wort nehmen wegen den Fischen. Er könnte morgen weniger gnädig gesinnt sein und mich am Ende aus seinem Gebiet verweisen.« Elizabeth fühlte, dass sie seinen Charakter ganz falsch beurteilten, sagte aber nichts. »Nach dem zu schließen, was wir von ihm gesehen und gehört haben«, fuhr Mrs. Gardiner fort, »ist es kaum glaublich, dass er sich wirklich so grausam gegen den armen Wickham benommen haben sollte. Er hat auch nicht einen bösen Zug in seinem Gesicht, im Gegenteil etwas sehr Gutmütiges um den Mund, wenn er spricht, und so viel Würde in seiner Haltung, dass man unmöglich schlecht von seinem Herzen denken kann. Ich wenigstens traue ihm nichts Böses zu, wenn ich auch dem freigebigen Lob der alten Haushälterin nicht unbedingt Glauben beimesse. Ich musste manchmal über ihre Äußerungen lachen. Doch er wird wohl ein freigebiger Herr sein, und diese Eigenschaft ist in den Augen der Dienstboten hinreichend, ihn mit jeder Tugend zu schmücken.« Elizabeth fühlte sich berufen, etwas zur Rechtfertigung seines Betragens gegen Wickham zu sagen, und gab daher so vorsichtig als möglich zu verstehen, dass er, nach dem, was sie von seinen Verwandten in Kent erfahren, durchaus keiner schlechten Handlung fähig sei, vielmehr einen edlen Charakter besitze. Wickham dagegen nicht so fehlerfrei und liebenswürdig sei, als man ihn bis jetzt gehalten. Zum Beweis hiervon erzählte sie die näheren Umstände in Betreff der Pfründe, ohne jedoch ihre Quelle zu nennen. Mrs. Gardiner vernahm mit Erstaunen den Bericht ihrer Nichte. Da sie jedoch kein näheres Interesse an Wickham nahm und Elizas Herz gleichgültig gegen ihn wusste, vergaß sie ihn und seine Undankbarkeit bald im Verlauf der mannigfachen Zerstreuungen, die ihr der Rest des Tages im Kreise früherer Bekannter bot. Elizabeth aber war durch nichts von dem einen sie allein beschäftigenden Gedanken abzubringen. Darcy und seine ihr völlig unerklärliche Umwandlung waren und blieben ihr unauflösliche Rätsel. Sie konnte nur an ihn und seinen Wunsch, sie mit Georgiana bekannt zu machen, denken.